Station 1. Hören, Teil 2. 5. Es folgen Meldungen aus der Wirtschaft. Nürnberg. Nach den neuesten Zahlen der Bundesagentur für Arbeit ist die Arbeitslosenquote im Juni im Vergleich zum Vormonat um 0,2% gesunken und liegt jetzt bei 5,7%. Damit waren etwas mehr als 2,5 Millionen Menschen arbeitslos. Stuttgart. Der Autozulieferer Bosch hat mitgeteilt, dass er für das zweite Quartal mit einer Umsatzsteigerung von 5% rechnet. Das Unternehmen, das mehr als 60.000 Menschen beschäftigt, meldete. 6. Und nun kommen wir zu den Veranstaltungen am Wochenende. Am Samstag findet von 9 bis 16 Uhr die Jobmesse der Handwerkskammer statt. Handwerksbetriebe aus der Region informieren über ihren Betrieb und Interessenten können Informationen über Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten erhalten. Veranstaltungsort ist der große Saal in der Fachhochschule. Am Samstagnachmittag gibt es ab 16 Uhr das traditionelle Sommerkonzert auf dem Rathausplatz. Es spielen 6 Orchester aus der Region Musikstücke von Bach, Händel und Beethoven. 7. Heute gibt es vor allem im Norden Regen, der am Abend in Schnee übergeht. Ab und zu zeigt sich aber auch die Sonne. Im Westen und Südwesten bleibt es tagsüber trocken, am Abend aber sind Niederschläge möglich. Die Temperaturen erreichen minus 3 Grad im Norden und plus 1 Grad im Süden. In der Nacht sinken sie. Am Rhein und seinen Nebenflüssen gehen die Niederschläge zunehmend in Regen über. Der Wind weht schwach. An der See schwacher bis mäßiger Westwind. Die weiteren Aussichten: Es bleibt winterlich, in den nächsten Tagen sinken die Temperaturen. 8. Es folgen die Verkehrsmeldungen aus der Region. B3 zwischen Emmendingen und Denzlingen, Unfall, 5 Kilometer Stau in beide Richtungen. A5, Grenzübergang Weil am Rhein, 40 Minuten Wartezeit bei der Einreise in die Schweiz. Vorsicht auf der A5 Baden-Baden Richtung Karlsruhe. Bei der Autobahnausfahrt Rastatt Nord sind Personen auf der Fahrbahn. Bitte fahren Sie äußerst vorsichtig. Neun. Hier noch eine Ankündigung. Am nächsten Montag beginnen wir eine neue Sendereihe mit dem Titel Wirtschaft und Arbeit aktuell. Das Hauptthema ist hier nicht der Umsatz und die Entwicklung von Unternehmen, sondern es geht um die Arbeitnehmer, Arbeitsbedingungen oder auch um gleiche Rechte für Männer und Frauen am Arbeitsplatz. Es gibt aktuelle Reportagen und Interviews, unter anderem mit Betriebsräten und Vertretern der Gewerkschaften. Die Hörer haben Gelegenheit, den Interviewpartnern telefonisch Fragen zu stellen und mit ihnen zu diskutieren.